religious leaders that have shocked this. Hello? Hello? Hello? Perhaps you need another shot. Bless me, Father, for I have sinned. Sie haben mich gezwungen auszusteigen. Ich bin nicht ausgestiegen. Dann kam einer und hat mich so unter dem Arm gezogen. Ein anderer rief, legt ihm Handschellen an. Einer hat mich einfach in dem Auto geschlagen. Ich war sehr perplex. Er hat mir direkt ins Gesicht mit der Faust geschlagen. Er hat sich auf mich raufgesetzt und mich mit meinen eigenen Händen geschlagen, mit denen ich mich geschützt habe. Im Auto hat er mich so oft geschlagen. Er hat mich ein paar Mal ins Gesicht getroffen und bei einem Mal bin ich richtig doll in den Sitz gerutscht. Erst war es nur der eine. Ich glaube, er wollte das versteckt vor den Kollegen machen. Er hat sich auf mich raufgesetzt. Er hat versucht, mich versteckt zu hauen. Die Kollegen haben gesagt, dass er aufhören solle. Ich habe meine Hände hochgehoben, sie haben mir Handschellen angelegt. Dann hat mich ein anderer geschlagen. Einer war hinter mir. Im Auto versuchten sie, mir Handschellen anzulegen. Dann kam ein anderer. Ich weiß nicht, wer die Handschellen angelegt hat. Dann hat einer mir von hinten auf meinen Kopf mit dem Schlagstock geschlagen. Ein anderer hat mich auch geschlagen. Ich weiß nicht mehr, wo er mich geschlagen hat. Sie haben mich rausgeholt und dabei geschlagen. Dann dachte ich, dass es gut wäre, wenn sie mich rausgeholt haben. Da fängt es aber erst richtig an. Von allen Seiten haben sie mich zu fünft geschlagen. Es hat nicht aufgehört, wie ein Hagel mit Schlägen. Der eine hat die ganze Zeit versucht, mich zu würgen. Alle haben auf mich eingeschlagen, bevor sie mich rausgezogen haben. Danach ging es richtig los. Ich schrie vor Todesangst. Ich habe fast mein Leben aufgegeben. Mit aller Gewalt hat einer meine Hände weggezogen, damit der andere zuschlagen kann. Geschlagen auf den Kopf, aber auch auf den Rücken. Ein Stock hat mich immer wieder getroffen. Einer hat meinen Kopf immer hochgedrückt und Hände festgehalten. Ich wollte nur noch zu Boden fallen. Du denkst, irgendwas explodiert in dir. Dann bin ich auf den Boden gefallen. Dann haben sie mich getreten. Mit Stiefeln. Sie haben mich ins Gesicht getreten. Das ist in dem Reviereingang passiert. Das Auto war noch vor dem Eingang zum Revier. Ich weiß nicht, ob ich mich zum Eingang geschleppt habe oder ob sie mich dahin gezogen haben. Im Reviereingang haben sie mich geschlagen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Sendung der Redaktion 17 Grad. Hören Sie heute aus leider seit viel zu vielen Jahren aktuellem Anlass eine Stunde zum Thema Rassismus und Polizei. 4. November 2019. Obadja M. ist in der Nacht in der U-Bahn eingeschlafen. Rüde wird er vom Bahnpersonal geweckt und verlässt den Zug an einem Bahnhof in Berlin-Neukölln. Dort wartet er auf die U-Bahn in die Gegenrichtung, weil er seine eigentliche Haltestelle verpasst hatte. Daraufhin ruft das Bahnpersonal die Polizei. Die BeamtInnen legen Obadja M. Handschellen an und setzen ihn auf eine Bank. Plötzlich wirft sich ein Polizist seitlich auf ihn und drückt das Knie an seine Kehle. Der Kopf von Obadja M. ist nun derart eingeklemmt, dass er keine Luft mehr bekommt und glaubt, an seinem Speichel zu ersticken. Obadja M. ist Asthmatiker und hat Todesangst. Er schreit um sich. Immer wieder ruft er, dass er sterbe. Der Beamte antwortet ihm sinngemäß, hoffentlich. Obadja M. wird während der Fixierung immer wieder ohne ersichtlichen Grund auf den Oberkörper geschlagen. Schließlich wird er auf eine Polizeiwache gebracht, ausgezogen und in eine Zelle gesperrt. Weder wird ihm medizinische Versorgung angeboten, noch die Möglichkeit gegeben, eine Anwältin zu kontaktieren. Obadja M. wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Es ist Sound der Polizei! Das ist Sound der Bis! Es ist Sound der Polizei! Das ist Sound der Bis! Es ist Sound der Polizei! Das ist Sound der Bis! Es ist Sound der Polizei! Das ist Sound der Bis! That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Sie hören eine Sendung der Redaktion 17 Grad zum Thema rassistische Polizeigewalt. 18. Februar 2009. Suleiman N. sitzt am 18. Februar 2009 gemeinsam mit einem Bekannten auf einer Bank im Görlitzer Park. Die beiden jungen Männer unterhalten sich, als plötzlich zwei Polizeibeamte an Suleiman N. herantreten und die Aushändigung seiner Personalpapiere verlangen. Seine Nachfrage, weshalb gerade er kontrolliert werde, beantworten die Beamten mit der vorläufigen Festnahme des jungen Mannes. Sie werfen ihn auf den Boden und fesseln seine Hände mit Handschellen. Suleiman N. ist außer sich vor Wut über dieses aggressive Vorgehen gegen seine Person und schimpft auf die Beamten. Suleiman N.'s Bekannter ist weißer und wird im Gegensatz zu ihm weder befragt noch kontrolliert. Gegen Suleiman N. lautet der Tatvorwurf, er habe unter der Bank ein Loch gegraben und dort Drogen versteckt. Obwohl seine Anwältin im anschließenden Verfahren zweifelsfrei nachweist, dass der Boden gefroren war, bleiben die Beamten bei ihrer Aussage. Die Beamten erstatten Strafanzeige gegen Suleiman N. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Er wird im August 2009 zu mehreren 100 € Geldstrafe verurteilt. 22. März 2019. Am Nachmittag sitzt Ayak B. mit Bekannten in einem Imbiss in Berlin-Kreuzberg, als zwei Polizisten auf die Männer zugerannt kommen und sie kontrollieren. Die Bekannten von Ayak B. erhalten ihre Ausweise zurück, aber er soll mitkommen. Den Grund dafür erfährt er nicht. Er wird zu einem nahestehenden Polizeiauto gebracht, wo er sich bis auf die Unterwäsche ausziehen soll. Seine Sachen werden durchsucht, gefunden wird nichts. Trotzdem nehmen sie ihn mit. Ayak B. versteht das nicht. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Seinen Ausweis erhält er nicht zurück. Auf einer Wache muss er sich nochmals entkleiden. Seine Sachen muss er abgeben. Dann wird er in eine Zelle geschlossen. Nach einer langen Zeit wird er zur erkennungsdienstlichen Behandlung abgeholt. Mehrmals fragt Ayak B. nach dem Grund der Maßnahme, sagt immer wieder, dass er nicht kriminell sei. Seine Sachen erhält er zurück. Schließlich wird Ayak B. entlassen. Dabei nimmt ein Polizist seine Geldbörse, entwendet 20 € und behauptet, diese seien ein Beweis. Ayak B. ist fassungslos. Er braucht das Geld dringend. Als er sagt, dass er Christ sei und niemandem schaden wolle, wird er ausgelacht. Dann packen ihn vier Beamte am Nacken und den Armen und werfen ihn aus den Räumlichkeiten. Ayak B. möchte noch auf der Dienststelle eine Anzeige gegen die Polizisten erstatten. Zwei Beamte fragen ihn, was passiert sei. Als Ayak B. erklärt, dass ihm 20 € abgenommen wurden und er Polizeigewalt erlebt habe, sagen ihm die Beamten, dass er sein Geld nicht zurückbekommen werde. Und wenn er das nicht einsehe, er noch bis morgen an dieser Stelle stehen bleiben könne. Ayak B. zeigt die Polizisten wegen Nötigung an, die Ermittlungen werden eingestellt. Ayak B. reicht Beschwerde gegen die Einstellung ein, auch eine Verwaltungsklage zur Prüfung des gesamten Einsatzes hat Ayak B. auf den Weg gebracht, beide Entscheidungen stehen aus. Auch Ayak B. wird von der Polizei angezeigt. Es handelt sich um klassische Gegenanzeige. Der Ausgang der Ermittlungen steht aus. Everywhere you go, it's the talk of the day. Everywhere you go, you hear people say that the special patrol, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. The SPG, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. Call them Kill Blair Peach, the teacher. Them Kill Blair Peach, the dirty bleeders. Blair Peach was an ordinary man. Blair Peach, he took a simple stand against the fascists and them wicked plan. So them beat him till him life was done. And everywhere you go, it's the talk of the day. Everywhere you go, you hear people say that the special patrol, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. The SPG, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. Them Kill Blair Peach, the teacher. Them Kill Blair Peach, the dirty bleeders. Blair Peach was not an Englishman. Him come from New Zealand. Now them kill him and him dead and gone, but his memory lingers on. Oi people of England, great injustices are committed upon this land. How long will ye permit them to carry on? Is England becoming a fascist state? The answer lies at your own gate, and in the answer lies your fate. Sie hören eine Sendung der Redaktion 17 Grad zum Thema rassistische Polizeigewalt. Die geschilderten Polizeiübergriffe haben wir entnommen der Chronik rassistisch motivierter Polizeivorfälle für Berlin, der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, COP. 24. Dezember 2013. Es ist Heiligabend. Mali T. ist gegen 21 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs und wird von der Polizei angehalten. Er wird nach seinen Papieren gefragt, woraufhin er der Polizei seine gültigen Papiere aushändigt. Für ihn scheint die Sache damit geklärt. Trotzdem nimmt ihn die Polizei zu seiner Verwunderung mit auf ein Polizeirevier, begründet ihm das damit, dass er sich illegal in Deutschland aufhalten würde, nimmt ihm Handy und Papiere ab, nimmt seine Fingerabdrücke und sperrt ihn über Nacht in eine Zelle ohne Bett ein. Mit der Begründung, dass am Heiligabend niemand Zuständiges vor Ort wäre, wird ihm verweigert, sich zu äußern oder weitere Fragen zu stellen. Am nächsten Morgen wird er ohne weitere Erklärungen oder Verhör entlassen. Seine Papiere bekommt er nicht zurück. Stattdessen bekommt er einen Brief, dass er sich bis zum 2. Januar bei der Ausländerbehörde melden soll. Trotz großer Angst vor einer möglichen Abschiebung geht Mali T. am 2. Januar zur Ausländerbehörde und bekommt dort seine Papiere nach langer Wartezeit vollständig ausgehändigt. Als er den Sachbearbeiter fragt, was denn der Grund für seine Festnahme gewesen wäre, sagt dieser, dass er aus dem Festnahmeprotokoll keine Rechtsgrundlage feststellen könne. 14. Mai 2000. Wegen ruhestörenden Lärms erscheinen kurz nach Mitternacht zwei Polizeibeamte in der Wohnung von Demir S., nachdem sie von einem Anrufer informiert worden waren. Obwohl der Sachverhalt geklärt und die Musik leiser gestellt ist, kommt es zum Disput zwischen den Polizeibeamten und Demir S. hinsichtlich der Art und Weise des polizeilichen Eingreifens. Demir S. verlangt die Dienstnummer des Einsatzleiters und kündigt eine Beschwerde an. Als die Beamten die Wohnung verlassen wollen, entdeckt einer von ihnen vermeintlich cannabisähnliche Pflanzen bei Demir S. Um eine Prüfung des THC-Gehalts durchführen zu können, schneidet der Beamte Teile der Pflanzen zur Sicherstellung ab. Die spätere Analyse ergibt, dass es sich nicht um Cannabispflanzen handelte. Nun kommt es zu einem Streit mit Demir S., der auf der Aushändigung des Beschlagnahmeprotokolls besteht und aus diesem Grunde die Beamten zu deren Streifenwagen begleitet. Nach Angaben Demir S. wird ihm hier die zuvor ausgehändigte Dienstnummer entrissen. Er wird auf das Straßenpflaster geworfen, getreten, geschlagen und gewürgt. ZeugInnen, die das Geschehen beobachten, rufen daraufhin die Polizei und einen Rettungswagen. Im Krankenhaus stellen die behandelnden Ärzte einen offenen Nasenbruch, ein Schädel-Hirntrauma, Würgemale am Hals sowie Prellungen und Hämatome am ganzen Körper fest. Da sich Demir S. in einem lebensbedrohlichen Zustand befindet, leiten die Ärzte eine Notoperation ein. Er überlebt, hat aber mit schwerwiegenden Folgen seiner Verletzungen zu leben. Er hat seinen Geruchssinn verloren und leidet unter einer unzureichenden Beweglichkeit eines Armes, infolgedessen er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Außerdem ist er stark traumatisiert. Die Streifenwagenbesatzung, die nach dem Vorfall benachrichtigt worden war, soll ZeugInnen vor Ort eingeschüchtert haben. Einer von ihnen wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Die Aussage der in den Vorfall involvierten Beamten widerspricht den Angaben Demir S. Sie behaupten, sie wären fortwährend von dem RS beleidigt worden. Als man ihn zu einer Blutprobe mit auf das Revier nehmen wollte, wehrte er sich derart entschieden, dass man ihn habe fesseln müssen. Dabei wären alle gemeinsam gestürzt und es sei zu den schwerwiegenden Verletzungen gekommen. Im Oktober 2003 wird dem RS freigesprochen vom Vorwurf des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung in Tateinheit mit Körperverletzung. Im Dezember 2002 wird einer der angeklagten Beamten wegen Körperverletzung im Amt zu einer 7-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Dem Beamten wird die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter für den Zeitraum von 2 Jahren aberkannt. In der Begründung des Gerichts hieß es, dass zwar nicht feststellbar wäre, inwiefern die angeklagten Beamten für die schwerwiegenden Verletzungen verantwortlich wären, aber dass es absolut unbegründet gewesen wäre, einen bereits Verletzten am Genick zu packen und zu treten. Im Oktober 2003 zieht die Staatsanwaltschaft im Rahmen des Berufungsverfahrens, initiiert durch den verurteilten Beamten und dessen Rechtsvertretung, alle vorherigen Prozesse zu diesem Vorfall zusammen. Die Beschwerde der Rechtsanwältin von dem RS hinsichtlich dieses ungewöhnlichen Rechtsmittels bleibt erfolglos. So wird gegen dem RS sowohl als Angeklagter als auch als Kläger verhandelt. Das Gericht befindet, dass der Verlauf der Auseinandersetzung nicht mehr aufzuklären sei, da die Ermittlungen unkoordiniert durchgeführt wurden. So wird der Freispruch von dem RS bestätigt, aber auch der Beamte wird freigesprochen. Gegen den Freispruch des Beamten reicht dem RS Berufung ein, die am 1.9.2004 zurückgewiesen wird. Am 12. Februar 2003 reicht dem RS eine Schadenersatzklage gegen das Land Berlin ein. Dem RS strebt eine Schadenersatzforderung in Form eines Schmerzensgeldes in Höhe von 15.000 Euro an, von denen ihm am Ende 3.500 Euro zugesprochen werden. Allerdings soll er 86% der Gerichtskosten des Landes Berlin tragen, was einer Summe von 1.823,16 Euro entspricht. Das Land Berlin legt gegen die Entscheidung Berufung ein, zieht diese aber am 30.01.2009 zurück, nachdem das Kammergericht eine Zurückweisung der Berufung andeutet. Insgesamt wartet dem RS 9 Jahre auf die Beendigung der rechtlichen Beurteilung seiner Gewalterfahrung mit der Berliner Polizei. Pravasi, Pravasi, Pravasi, Expat. Worker. Guest. Worker. Guest worker, worker. Foreigner. Worker. Non-resident, worker. Non-citizens, workers. Workers, visa. People, visas. Workers, worker. 1 million, more. Homeless, visiting. Residing, born. Brought, arrived. Acclimatizing. Homesick, lovelorn, giddy, worker, workers, tailor, solderer, chauffeur, maid, oilman, nurse, typist, historian, shopkeeper, truck driver, watchman, gardener, secretary, pilot, smuggler, hooker, tea boy, mistress, temporary, people, illegal, people. Ephemeral, people, gone, people, deported, left, more, arriving. März 2009. Rui B. ist nach einer Demonstration zum Thema Finanzkrise in einem Café in Berlin-Mitte auf der Toilette. Kurz nach ihm betreten 2 Polizeibeamte den Raum, der kaum Platz für 2 Personen bietet. Also verlässt ein Beamter die Toilette wieder, nicht aber ohne vorher Rui B. zu schubsen, der das Verhalten ignoriert. Er wäscht sich gerade die Hände, da möchte der 2. Polizist gehen. Auch Rui B. möchte die Toilette verlassen, wird aber, da weitere Personen den Raum betreten, daran gehindert. Der Polizist verlässt nun die Toilette, aber als Rui B. ihm nachfolgen möchte, verschließt der Beamte die Tür, hält seinen Ellenbogen an seine Kehle, drückt ihn gegen eine Toilettenwand und fragt: Bin ich dein Neger, der dir die Tür öffnet? Dann verlässt er den Raum, hält aber nun die Tür von außen verschlossen, um Rui B. am Gehen zu hindern. Der beginnt laut zu schreien, sodass die Gäste des Lokals aufmerksam werden. Die Beamten versuchen, das Lokal zu verlassen, werden aber durch Rui B., der nun endlich die Toilette verlassen hat, und andere Gäste daran gehindert. Rui B. fordert die Polizisten auf, sich auszuweisen. Die zücken plötzlich Handschellen und versuchen, ihn unter dem Vorwand einer Gewahrsamnahme aus dem Café zu zerren. Da die alarmierten Gäste die Beamten daran hindern, wird ein Einsatzkommando hinzugerufen, das sehr schnell das Café erreicht. Rui B. muss sich ausweisen und wird über eine Stunde im Einsatzwagen festgehalten. Rui B. erstattet Strafanzeige gegen die Beamten wegen Körperverletzung im Amt. Das Verfahren wird eingestellt. Die Beamten zeigen ihrerseits Rui B. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, falscher Verdächtigung und Beleidigung an. Von allen Vorwürfen wird Rui B. freigesprochen. Sie hören eine Sendung der Redaktion 17 Grad zum Thema rassistische Polizeigewalt. 19. Dezember 2013. Am Morgen klingeln mehrere PolizeibeamtInnen an der Wohnungstür von Rumeysa K., um eine Wohnungsdurchsuchung durchzuführen. Diese war angeordnet worden, weil ihr Sohn eines Diebstahls verdächtigt ist. Doch der Sohn von Rumeysa K. ist zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus. Sie öffnet die Tür einen Spalt und sagt, dass sie alleine und noch im Pyjama sei. Darauf wird die Tür von den PolizeibeamtInnen aufgestoßen und Rumeysa K. fällt nach hinten in die Vorratskammer auf den Rücken. Sie wird ohnmächtig. Erst im Wohnzimmer, wo man sie hingetragen haben muss, kommt sie zu Bewusstsein. Sie erinnert sich, dass Feuerwehr, Notarzt und mehrere PolizeibeamtInnen in der Wohnung sind. Mehrmals wird Rumeysa K. auf das vermeintliche Diebesgut ihres Sohnes angesprochen, doch sie weiß nichts davon. Mehrere BeamtInnen befinden sich in ihren Schlafräumen und im Zimmer des Sohns. Sie bietet noch an, den Schlüssel für den Keller auszuhändigen, doch dieser ist bereits durchsucht. Ohne Erfolg verlassen die BeamtInnen schließlich die Wohnung und hinterlassen lediglich den Durchsuchungsbeschluss. Rumeysa K. bleibt erschöpft auf ihrem Sofa zurück, ein Nachbar kümmert sich später um sie. Als ihre Tochter einen Krankenwagen kommen lässt, wird dieser durch eine BeamtIn begleitet. Dieser zweifelt daran, dass die Verletzungen von Rumeysa K. durch KollegInnen verursacht wurden und sagt das auch deutlich. Rumeysa K. wird stationär aufgenommen und bleibt mehrere Tage im Krankenhaus. Erst als sie wieder nach Hause kommt, bemerkt sie das Chaos, das die BeamtInnen in ihrer Wohnung hinterlassen haben. Seit dem Polizeieinsatz fühlt sich Rumeysa K. nicht mehr sicher in ihrer Wohnung und hat Angst, wenn es an der Tür klingelt. Sie übernachtet täglich in der Wohnung ihrer Tochter. Sie leidet immer noch an Schmerzen im Schulter- und Nackenbereich und ist auf die Einnahme zahlreicher Medikamente angewiesen. 11. Mai 2006. Es ist Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr, als Dada N. an einem Berliner Bahnhof auf einen Regionalexpress wartet. Auf einmal hört er aus der Menge heraus Geschrei und kurze Zeit später ist er von einer Gruppe Polizeibeamter umringt. Die Beamten fordern ihn auf unhöfliche Weise auf, seinen Pass vorzuzeigen. Dada N. möchte wissen, ob es einen Anlass für die Kontrolle gibt, der es rechtfertigt, ihn aus einer großen Menschenmenge heraus mit einer derart hohen Zahl an Polizeibeamten zu kontrollieren. Außerdem möchte er erfahren, weshalb sein Pass benötigt wird, da er schließlich nicht im Begriff ist, die Grenze zu überschreiten. Die Polizeibeamten geben hierzu keine Auskunft und informieren Dada N. darüber, dass sie seinen Pass im Rahmen einer Routinekontrolle, bei der auch andere Menschen kontrolliert würden, einsehen dürfen. Dada N. aber besteht auf einer Erklärung. Er möchte wissen, warum die Polizeibeamten ihn angeschrien haben und warum diese hohe Zahl an Beamten erforderlich ist für die Kontrolle, gerade wenn es sich um eine Routinekontrolle handle, bei der einige der Beamten auch andere Menschen in der Bahnhofshalle überprüfen könnten. Aber auch auf diese Nachfrage erhält Dada N. keine Erklärung. Er geht nun davon aus, dass das System der Routinekontrollen nur danach ausgerichtet ist, Menschen vermeintlich afrikanischer Herkunft zu überprüfen, was die Beamten aber verneinen. Sie bedrängen ihn, sie in die nahegelegene Polizeiwache zu begleiten. Dort angekommen beschließt Dada N. mit Hilfe seines Mobiltelefons das Gespräch mit den Beamten aufzuzeichnen, was ihm aber verboten wird. Als er einen Kollegen benachrichtigen will, wird ihm sein Telefon abgenommen, er wird in eine Zelle gesperrt, geschlagen, an die Wand gedrückt und durchsucht. Die Beamten entfernen alles aus seinen Taschen und entwenden ein Buch, in dem sich sein Pass, eine Telefonkarte und ca. 150 Euro befinden und einen Beutel mit Schuhen. Schließlich entdecken sie den Pass in dem Buch. Trotzdem hören sie nicht auf, Dada N. dahingehend zu befragen, wen er versucht hat anzurufen, was er in Deutschland macht und was er tun werde, wenn er zurück in seinem Heimatland ist. Dada N. informiert die Beamten lediglich darüber, dass er Anzeige erstatten werde wegen der Verletzung seiner Rechte. Nach einer Stunde bekommt er seine Sachen zurück und wird entlassen. Auf dem Weg nach Hause bemerkt er, dass das Geld aus dem Buch fehlt. Don't touch my hair. It's the feelings I wear. Don't touch my soul. When it's a rhythm I know. Don't touch my crown. They see the vision I've found. Don't touch what's there. When it's the feelings I wear, they don't understand what it means to me. But we chose to go where we meant to go. They don't understand what it means to me. But we chose to go. Sie hören eine Sendung der Redaktion 17 Grad zum Thema rassistische Polizeigewalt. Die geschilderten Polizeiübergriffe haben wir entnommen der Chronik rassistisch motivierter Polizeivorfälle für Berlin, der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, COP. Ziel von COP ist es, auf verschiedenen Ebenen institutionellen Rassismus entgegenzutreten und damit den rassistischen Normalzustand zu durchbrechen. Konkret befassen sich die Gruppen unter anderem mit der Polizeipraxis des Racial Profiling, der Dokumentation und Aufklärung rassistischer Polizeiangriffe und Übergriffe sowie der Begleitung der Opfer und die Vermittlung zu Beratungsstellen. Ihre Ziele sind: die Position der Betroffenen und der Opfer stärken, die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren, die Systematik im Vorgehen von Polizei und Justiz offenlegen, die Verantwortlichkeit der Polizei benennen, sie konfrontieren und unter Druck setzen. Menschen, die in das rassistische Raster der Polizei durch vermeintliche Herkunft oder Merkmale wie Hautfarbe und Sprache fallen, erleben immer wieder ähnliche Szenarien: unbegründete Passkontrollen, Aggressionen der Beamtinnen, diskriminierende Beschimpfungen und Beleidigungen, gewaltsame Festnahmen, Misshandlungen und Übergriffe. Menschen, die Opfer dieser Situation werden, haben sich häufig schon an die rassistische Behandlung seitens der Polizei gewöhnt. Für viele scheint es von vornherein aussichtslos, gegen Polizeibeamtinnen juristisch vorzugehen, weil sie die Erfahrung machen, dass ihnen vor Gericht nicht geglaubt wird. Viele scheuen sich aber auch, gegen die Polizei vorzugehen, da ihr Aufenthaltsstatus nicht sicher ist oder sie wegen polizeilichen Misshandlungen großer psychischer Belastungen ausgesetzt sind. Außerdem stehen die Opfer vor Polizei und Gericht meist selbst als Beschuldigte da, weil die Polizei aufgrund ihrer Definitionsmacht die Übergriffe rechtfertigt und behauptet, sie selbst sei angegriffen und provoziert worden. Kopp stellt sich entschieden gegen die Legende vom bedauerlichen Einzelfall, wonach rassistische Polizeiangriffe und Übergriffe eine Ausnahme darstellten, die von wenigen PolizistInnen verübt würden. Denn die Praxis der Polizei basiert auch auf Gesetzen, Verordnungen und Anweisungen. Verdachtsunabhängige Kontrollen, Schleierfahndung, Antiterrorgesetzgebung und Residenzpflicht bilden nur einige gesetzliche Grundlagen. Institutionalisierter Rassismus findet in der polizeilichen Praxis einen starken Ausdruck im Racial Profiling, einem Kernthema der Arbeit von Kopp. Wir sprechen von Racial Profiling, wenn PolizistInnen keine spezifische Verdächtigenbeschreibung haben und entscheiden, jemanden anzuhalten, zu durchsuchen, zu befragen oder zu verhaften, weil ihnen die Person wegen ihrer vermeintlichen Herkunft oder Merkmalen wie Hautfarbe und Sprache verdächtig erscheint. Kopp stellt sich Racial Profiling entgegen. Die systematische Verschleierung unverhältnismäßigen Handelns durch Anzeigen gegen die Opfer, Einstellung von Ermittlungsverfahren und Nichtverurteilung der Täterinnen muss aufgedeckt werden. Die Kampagne setzt der Ohnmachtssituation eines Übergriffs praktische Solidarität mit den Opfern entgegen. Dazu vermittelt Kopp Opfer rassistischer Polizeigewalt zu Beratungsstellen, AnwältInnen und PsychologInnen. Darüber hinaus bietet Kopp eine Prozessbegleitung und Beobachtung an, um den Opfern auch bei Gericht zur Seite zu stehen. Kopp steht dabei parteiisch an der Seite der Opfer und unterstützt sie bei den Schritten, die sie ergreifen wollen. Dies tut Kopp auch bei den Prozessen, die vielen Opfern durch Gegenanzeigen aufgezwungen werden. Um die Ausmaße rassistischer Polizeigewalt sichtbar zu machen, dokumentieren die Kopp-Gruppen die regional bekannt gewordenen Fälle von rassistischer Polizeigewalt auf ihren Internetseiten. Darüber hinaus informiert Kopp Zeuginnen, Opfer und Betroffene über ihre Möglichkeiten zur Gegenwehr. Um eine breite Öffentlichkeit für das Thema zu schaffen, bezieht Kopp zudem gemeinsam mit den Betroffenen und Opfern auf Informations- und Diskussionsveranstaltungen Stellung. Darüber hinaus organisieren die Kopp-Gruppen Solidarity-Partys und Konzerte und sammeln Geld für den Rechtshilfefonds. Der Rechtshilfefonds dient in diesem Rahmen der finanziellen Unterstützung der Opfer und soll es ihnen ermöglichen, sich gegen das ihnen zugefügte Unrecht auf juristischem Weg und/oder Öffentlichkeitsarbeit zu wehren. Indem die Opfer ihre Ansprüche auch juristisch durchsetzen können, wird zum einen der permanente Rechtsbruch durch Racial Profiling sichtbar gemacht und zum anderen eine Lobby für Betroffene und Opfer rassistischer Polizeipraxis geschaffen. Auf dieser Ebene kann auch das öffentliche Bild der Mitschuld der Opfer in Frage gestellt werden. Shot down in the street and died. geschilderten Polizeiübergriffe haben wir entnommen der Chronik rassistisch motivierter Polizeivorfälle für Berlin, der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, COP. 4. November 2008. Am Abend des 4. November wird Nicole A. mit ihrem Fahrrad beim Überqueren einer Fußgängerampel durch ein Fahrzeug geschnitten, wobei ihr Fahrradkorb das Auto beschädigt. Obwohl die Fahrer im Unrecht sind, verlangen sie 100 Euro Schadenersatz. Nicole A. lehnt das ab und fordert, die Polizei zu benachrichtigen. Die schnell eintreffenden Beamten befragen zuerst die Insassen des Fahrzeugs. Dann fordern sie Nicole A. auf, sich auszuweisen. Da sie ihren Personalausweis nicht bei sich trägt, verlangen die Polizisten, gemeinsam zu ihrer Wohnung zu fahren. Auf den Einwand von Nicole A., dass ihre Personalien doch vom Polizeiwagen aus überprüft werden können, reagieren die Beamten barsch. Auf dem Weg zur Wohnung flankieren die beiden Beamten die Nicole A., die sich dadurch eingeschüchtert fühlt. Im Haus angekommen, verlangen die Beamten die Herausgabe der Wohnungsschlüssel. Als Nicole A. sich gegen die Herausgabe wehrt, werden ihr Handschellen angelegt. Sie wird zurück auf die Straße gebracht, ein zweiter Einsatzwagen wird gerufen und sie wird auf ein Polizeirevier in Spandau gefahren. Niemand sagt ihr, warum man in dieser Weise verfährt. Auf dem Revier nimmt man Nicole A. Schuhe und Schmuck ab und sie wird zur Überprüfung ihrer Daten in eine Zelle geschlossen. Nach 2 Stunden wird sie verlegt zur Blutuntersuchung. Nicole A. hat den Eindruck, dass die ganze Situation nicht rechtmäßig ist und sie muss mit anhören, wie die Beamten sich hinter verschlossener Tür über sie lustig machen. Als Nicole A. am nächsten Morgen entlassen wird, schmerzt ihr Körper von der Behandlung durch die Beamten so sehr, dass sie darauf besteht, in einem Krankenhaus untersucht zu werden. Dort wird später eine Rippenprellung festgestellt. Nicole A. vermisst nach dem Polizeieinsatz insgesamt 1600 Euro aus ihrer Handtasche. Nicole A. erstattet gegen die Polizisten Anzeige wegen Diebstahl. Die Ermittlungen werden im April 2009 eingestellt. Nicole A. wird angezeigt wegen falscher Verdächtigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen sie wird ein Strafbefehl erlassen. Cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. This simple voodoo is so maniacal, reliable to pull a juju. The irony is that this bad bitch in my lap, she don't tell me she make money, she don't study that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me nothing back. She gon' take the brain to where the place she spit on that. Vidors and signs with it, don't try to rhyme with it. VH1 has a show that you can waste your time with. Guilty pleasures take the edge off reality. And for a salary, I probably do that just sporadically. The OG Gucci boots are smitten with iguanas. The IRS piranhas see a nigga getting common. Niggas in the hood living in a fishbowl. Gentrify here, now it's not a shithole. Trendsetter, I know my shit's cold. Handsetter, baby, cause I ain't so bold. But yeah, all you black folks, you must go. In the smog of the media that logs false narratives of guys that came up against the odds. We're not just nigga rappers with the bars. It's kismet that we're cosmic with the stars. You bastards overlooking street art, better yet street smart, but you keep us off the charts. Some of the fuck your numbers and your statisticians. Fuck y'all know about true competition. Just like the AO picture on there talking about he hitting. The only one who's hitting are the ones that's currently spitting. We got Jamissi smitten, rubbing on a little kitten. Dreaming of a world that's equal for women with no division. Boy, I tell you, that's vision. Like Tony Romo when he hitting Witten. To try and be the best in a division. Shaheed Muhammad cut it with precision. Who can come back years later, still hit the shot? Still I'm trying to move you off the fucking block. Babylon blood clot. Tube on your head, Todd. All you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go. And all you poor folks, you must go. thinks you must go. 6. Juli 2001. Divani E. trifft sich mit Freunden in einem Café am Berliner Zoologischen Garten. Gemeinsam gehen sie später in eine nahegelegene Diskothek, in der sie gegen 23 Uhr ankommen. Nach ungefähr 2 Stunden stürmen 7 schwer bewaffnete SEK-Polizeibeamte die Diskothek. Alle Gäste werden aufgefordert, sich nicht zu bewegen. 2 der Beamten wenden sich Divani E. zu und beginnen ihn ohne jeglichen Anlass mit ihren Schlagstöcken zu attackieren. Blut rinnt über seinen Kopf und er hat eine tiefe Wunde über dem rechten Auge. Er stürzt zu Boden. Die Beamten hören nicht auf, ihn zu schlagen und zu treten. Die Misshandlung dauert über 15 Minuten. Divani E. hat Todesangst. Irgendwann zerren die Beamten ihn hoch, drehen seine Arme auf den Rücken und bringen ihn vor die Tür. Dort empfängt sie ein diensthöherer Beamter. Als dieser realisiert, wie schwer Divani E. verletzt ist, beginnt er, dessen Wunden mit einem Taschentuch zu reinigen und verständigt umgehend einen Krankenwagen. Als dieser kurze Zeit später eintrifft, weist er einen französisch sprechenden Beamten an, Divani E. in das Krankenhaus zu begleiten. Als sie dort eintreffen, verweigert er allerdings zunächst die Behandlung. Er stellt fortwährend die eine Frage: Warum haben die Polizeibeamten ihn misshandelt? Der begleitende Beamte erklärt ihm, dass sie in der Diskothek Straftäter vermutet hatten. Nach einer langen Diskussion mit den Ärzten willigt er schließlich in die Behandlung ein. Es wird ein Schädelhirntrauma diagnostiziert. Eine Kopf- und Augenbrauenplatzwunde sowie mehrere Prellungen müssen behandelt werden. Die Ärzte stellen einen medizinischen Befund aus, den der Beamte unterschreibt. Am nächsten Morgen entlässt sich Divani E. selbst aus der Klinik. Er möchte so schnell wie möglich eine Rechtsvertretung finden, um gegen die involvierten Beamten gerichtlich vorzugehen. Divani E. begibt sich 2 Jahre nach dem Vorfall wegen seines krisenhaften psychischen Zustandes in psychotherapeutische Behandlung. Die Rechtsanwältin, die Divani E. vertritt, stellt einige Tage nach dem Vorfall Anzeige gegen die involvierten Beamten wegen gefährlicher Körperverletzung. Erst Monate später reagiert die Staatsanwaltschaft, indem sie der Rechtsanwältin in einem Schreiben mitteilt, dass am besagten Abend kein Polizeieinsatz in der Diskothek stattgefunden hätte. Glücklicherweise kann Divani E. nachweisen, dass der Polizeibeamte ihn in das Krankenhaus begleitet hat, da das Aufnahmeformular von ihm unterschrieben worden ist. Die Staatsanwaltschaft ist gezwungen, den Fall weiter zu untersuchen. 11 Monate nach dem Vorfall wird eine Gegenüberstellung mit den beschuldigten Polizeibeamten initiiert. Divani E. identifiziert die Beamten zu 90%. Nach einem Monat teilt die Staatsanwaltschaft mit, dass die besagten Beamten nicht am Einsatz des 6. Juli teilgenommen hätten. Außerdem wäre er nicht misshandelt worden, sondern wäre bereits verletzt vorgefunden und sogar hilfsbereit aufgerichtet worden. Mit diesen Behauptungen schließt die Staatsanwaltschaft den Fall ab und stellt das Verfahren gegen die Beamten ein. 25. September 2019. Sandino L. ist psychisch erkrankt. Nach einem Streit in seiner Wohnung in Berlin-Wedding verletzt er sich selbst. Sein Bruder, der gerade zu Besuch ist, alarmiert die Polizei und bittet um Hilfe. Mehr als 6 BeamtInnen erreichen kurze Zeit später die Wohnung. Sandino L. sitzt gerade auf dem Sofa. Die PolizistInnen schreien ihn derart an, dass er sich erschrickt. Als er aufstehen will, wird er mit Pfefferspray attackiert, auf den Boden geworfen und fixiert. Sandino L. versucht sich zu befreien, weiß nicht, was los ist. Dann wird er geschlagen und getreten. Schließlich wird er mit Handschellen fixiert. Immer wieder schreit er um Hilfe. Sie hören eine Sendung der Redaktion 17 Grad zum Thema rassistische Polizeigewalt. Die geschilderten Polizeiübergriffe haben wir entnommen der Chronik rassistisch motivierter Polizeivorfälle für Berlin, der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, COP.

und People of Color in Gewahrsamssituationen in Deutschland seit 1990. Seitdem wurden bislang 159 Fälle in der BRD dokumentiert. Muster institutionellen Rassismus werden hierbei erkennbar.